Bis 2050 wird die Bevölkerungszahl in Deutschland um rund 10% sinken, die Zahl der Erwerbstätigen sogar insgesamt um 30% und die Zahl der Erwerbstätigen zwischen 20 und 50 Jahren noch mehr, nämlich um 40%. Die Zahl der Menschen im Rentenalter wird dagegen um rund 50% zunehmen. Es ist aber ein Unterschied, ob in Deutschland auf jeden Rentner zwei Erwerbstätige kommen, wie das gegenwärtig der Fall ist, oder ob die Relation 1:1 ist, was 2050 eingetreten sein wird. An die materielle Opferbereitschaft, aber auch an die Leistungsfähigkeit der Erwerbstätigen werden in Zukunft ganz andere Ansprüche gestellt werden als heute. Diese höheren Anforderungen werden an Menschen gerichtet sein, die im Schnitt deutlich älter sind. Heute sind 25% der Erwerbstätigen 50 Jahre und älter. 2050 werden es dagegen 35% sein. Bei den Ingenieuren ist bereits jetzt die Zahl der berufstätigen Ingenieure über 50 Jahre höher als die der unter 35-Jährigen. Das ist aus einem Grund zu begrüßen. Der Jugendwahn am Arbeitsmarkt wird keine Zukunft haben. Über Jahrzehnte war es üblich, Probleme in diesem Bereich möglichst durch Frühpensionierungen zu lösen. 2006 hatten rund 40% der Betriebe mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten keinen einzigen Mitarbeiter über 49 Jahre. Nur 56% der 55- bis 65-jährigen Männer sind in Deutschland noch erwerbstätig. Bei den 55- bis 65-jährigen Frauen sind es sogar nur 40%. Das muss und wird sich ändern und ist in der Projektion in Kapitel 2 auch unterstellt. Die moderne Altersforschung hat nachgewiesen, dass wichtige Qualitäten wie Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein bis ins hohe Alter erhalten bleiben, während andere Qualitäten wie Schnelligkeit, Reaktions- und Kombinationsvermögen sowie viele Formen fluider Intelligenz einem Altersabbau unterliegen. Dieser vollzieht sich beim gesunden Menschen aber langsamer, als häufig unterstellt wird, und kann sogar durch Anforderungen und Training weiter verlangsamt werden. Wirklich signifikant wird der Abbau des Leistungsvermögens in der Regel erst ab dem 70. Lebensjahr. Der Körper altert leider schneller als der Geist. Das Knochengerüst und die Sinnesorgane des Menschen sind phylogenetisch auf seine einstmalige Existenz als Jäger und Sammler abgestellt. Deshalb brauchen viele ab Mitte 40 eine Brille, ab Mitte 50 neue Hüften und ab Mitte 60 ein Hörgerät. Schwere körperliche Arbeit können die meisten Menschen ab 50 nicht mehr verrichten. Aber dann ist es für die Umschulung und den Wechsel auf einen Posten mit mehr verwaltender oder geistiger Tätigkeit zu spät. Oft sind Menschen, die vorwiegend körperliche Arbeit verrichten, auch gar nicht geeignet für geistige oder verwaltende Tätigkeiten und schon gar nicht für Umschulungen in späteren Lebensjahren, weil sie, wie die Bildungspolitiker das bezeichnen, eher praktisch begabt sind. Sie stellen nach der gaußschen Normalverteilung etwa ein Viertel der Bevölkerung. Für dieses Viertel sind schon infolge der Technisierung der Arbeitswelt die Arbeitsplätze knapper geworden. 1960 waren im Hamburger Hafen beim Be- und Entladen der Schiffe 14.000 Menschen beschäftigt. Heute sind es noch 2.400. Im selben Zeitraum ist aber der Hafenumschlag von 31 auf 110 Millionen Tonnen gestiegen. Ein Gabelstapler ersetzt etwa 100 Schauerleute. Im modernen Hochregallager fahren die Gabelstapler aber vollautomatisch und so braucht man nicht einmal einen Fahrer. Der Mensch am Steuerpult des Hochregallagers benötigt eher Hirn als Muskelkraft und ist ganz sicher kein Hauptschulabsolvent, der bei einfachen Additionsaufgaben Schwierigkeiten hat. In Zukunft wird es auf dem Arbeitsmarkt ein immer dürftigeres Angebot für das untere Viertel im Begabungs- und Leistungsprofil geben. Denn auch Handwerksberufe, in denen man früher noch unterkommen konnte, setzen inzwischen mehr voraus, als dieses Viertel mitbringt. Damit wird der Nachwuchsmangel in qualifizierten Lehrberufen zum ernsthaften Problem. Am oberen Ende werden immer mehr Begabte in die forcierte Akademisierung abgezogen, der Mittelbau der Begabungsprofile schrumpft mit der demografischen Entwicklung und ein Ausweichen in das untere Begabungs- und Leistungsdrittel ist wegen dort fehlender Voraussetzungen nur begrenzt möglich.